wenn du mich küsst, du wirfst mich aus der Bahn. Der Puls schlägt kurz vorm Explodieren, spürst du den Herzalarm. Polizei, das Gebäude ist umstellt. Lassen Sie die schlechte Laune fallen, kommen Sie mit offenen Armen auf uns zu. Achtung, Achtung, Herzalarm, ich bin total verliebt. Ja, du magst verrückte Jungs, ich bin ein kleiner Satellit. Alles ist so intensiv, bringst dich voll um den Verstand. Ich komm immer bei dir an. Wie ein Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Mein Körper ist am Zittern, hab ein Kribbeln im Bauch. Und mein Pulsschlag explodiert. Gib keine Wörter und ich frag mich, spürst du es auch oder wirkt es nicht bei dir? Ich werd verrückt, wenn du mich küsst, du wirst mich aus der Bahn. Der Puls schlägt kurz vorm Explodieren, spürst du den Herzalarm? SOS, da da da da. Weil du so niedlich bist, schon damals warst du mein absoluter Bravo-Star. In meinem Kinderzimmer, Poster an der Wand. Damals nur von dir geträumt, heute gehen wir Hand in Hand. Mein Körper ist am Zittern, hab ein Kribbeln im Bauch. Und mein Pulsschlag explodiert. Alle Blumen sind am Blühen und der Himmel so blau. Ich werd verrückt, wenn's heute passiert. Ich werd verrückt, wenn du mich küsst. Du wirst mich aus der Bahn. Der Puls schlägt kurz vorm Explodieren, spürst du den Herzalarm? We'll be right back. kleines Blümchen und ihr kleiner Satellit. Pipi, kleiner Satellit, sag ihm, dass es mich noch gibt. Pipi, kleiner Satellit, frag ihn, ob er mich noch liebt. Pipi, kleiner Satellit, sag ihm, dass mein Herz vergibt. Kleiner Satellit. Satellit. We'll be right back.

Wir sind schwerelos verliebt. Herzlich willkommen, Blümchen! was sie machen, ist für mich und meine Träume wie ein Trip ins Paradies. Verrückte Jungs machen Sachen, die andere Jungs nicht machen, so total verliebt. Und darum find ich dich so süß. Verrückte Jungs. im Kreis, kommen einfach nicht voran. Du lässt mich nicht los und nicht an dich. So vieles gemeinsam und doch einsam. Ich weiß nicht, wie ich's erklären kann. Gib mir noch Zeit. Bitte gib mir noch Zeit.